Rettet den Rundfunk vor dem Tonfilm. Bankrott des originalen künstlerischen Rundfunks. Mumifizierung der lebendigen Kunst. Flesch gab sich unbeirrt. Erstmals veranstaltete er Silvester 1929 einen Jahresrückblick auf Schallplatte. Darin die Reportage Alfred Brauns von den Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Reichsaußenminister Gustav Stresemann am 6. Oktober 1929.